Signor Baricini machte seine Aussagen mit der größten Ruhe. Er verzeihe, sagte er, den heftigen Ausbruch der Signorina della Rebbia und wolle sich dazu herbeilassen, seine Schuldlosigkeit klarzulegen. Er wies nach, dass er sich den ganzen Abend im Dorfe aufgehalten habe, dass er in dem Augenblick, wo das Verbrechen geschah, mit seinem Sohne Vincentello vorm Amtshaus gestanden habe und schließlich, dass ein anderer Sohn, Orlanduccio, an jenem Tage das Fieber gehabt und nicht aus dem Bette herausgekommen sei. Er legte alle im Besitze der Familie befindlichen Gewehre vor, aus keinem derselben war kürzlich ein Schuss abgegeben worden. Was das Notizbuch betreffe, erklärte Baricini weiter, so sei er sich der Wichtigkeit desselben augenblicklich bewusst geworden. Er habe diesen Beweisgegenstand deshalb sofort eingesiegelt und ihn in der Voraussicht, dass er wegen seiner Verfeindung mit dem Colonel selbst in Verdacht geraten könne, seinem Adjunkten in Verwahrung gegeben. Schließlich erinnerte er daran, dass Agostini den Nachahmer seiner Handschrift mit dem Tode bedroht habe und gab zu verstehen, vermutlich habe dieser Elende den Colonel für den Schreiber des gefälschten Briefes gehalten und ihn deswegen ermordet. Die primitive Brutalität der Banditenmoral lasse eine Rache aus solchem Motiv keineswegs als undenkbar erscheinen. 5 Tage nach der Ermordung des Colonels della Rebbia wurde Agostini von einer Gendarmerieabteilung überrascht und nach verzweifeltem Widerstand niedergemacht. Auf seiner Leiche fand man einen Brief von Colomba, die ihn flehentlich beschwor, zu erklären, ob er den Mord, dessen er bezichtigt war, begangen habe oder nicht. Aus der Tatsache, dass er keine Antwort gegeben hatte, wurde ziemlich allgemein geschlossen, er habe nicht den Mut aufgebracht, der Tochter den Mord an ihrem Vater einzugestehen. Es gab jedoch auch Leute, die insgeheim die Ansicht aussprachen, dass Agostini, falls er den Colonel wirklich getötet hätte, es nicht unterlassen haben würde, sich dieser Tat vor anderen zu rühmen. Ein ihm befreundeter Bandit namens Brandolaccio ließ der Tochter des Colonels eine Erklärung zukommen, in welcher er ehrenwörtlich die Unschuld seines Kameraden bezeugte. Allerdings bestand der einzige Beweis, den er dafür beizubringen vermochte, in der Behauptung, dass Agostini ihm niemals gesagt habe, er hege gegen den Colonel wegen des gefälschten Briefes irgendwelchen Verdacht. Ergebnis der Beweisaufnahme, die Familie Baricini, wurde in keiner Weise behelligt. Im Gegenteil, der Untersuchungsrichter überhäufte den Amtmann mit Lob und dieser krönte sein edles Verhalten dadurch, dass er alle Ansprüche auf das mühlentreibende Bächlein, wegen dessen er mit dem Colonel im Prozess gelegen hatte, fallen ließ. Am Totenbett des Vaters trug nach Landesbrauch Colomba den versammelten Freunden, den Vocero, den Klagegesang vor. Der Hass verlieh ihrer Improvisation einen hinreißenden Schwung. Mit leidenschaftlich präzisen Worten beschuldigte sie die Familie Baricini des Mordes und drohte ihr mit der Rache ihres Bruders. Dieses alsbald in den Volksmund übergegangene Klage- und Anklagelied war es, das in jener Mondnacht auf dem Meere der Matrose in Gegenwart von Miss Lydia vor sich hingesungen hatte. Leutnant Orso befand sich in Nordfrankreich, als er den Tod seines Vaters erfuhr. Er suchte um einen Urlaub nach, erhielt den aber nicht. Auf den Brief seiner Schwester hin war er zunächst geneigt, die Familie Baricini für schuldig zu halten. Dann aber ging ihm eine Abschrift sämtlicher Untersuchungsakten zu und aus ihrer Lektüre gewann er nunmehr die fast sichere Überzeugung, dass Agostini der Mörder sei. Eine Ansicht, in der ein Privatbrief des Untersuchungsrichters ihn noch bestärkte. Alle 3 Monate kam ein Brief, in dem Colomba ihre Verdachtsgründe, die sie Beweise nannte, wiederholte. Und so sehr er sich dagegen sträubte, diese wilden Anklagen ließen sein korsisches Blut dennoch aufwallen und manchmal fühlte er sich wieder nicht weit entfernt davon, die Vorurteile seiner Schwester zu teilen. In allen seinen Antworten aber erklärte er ihre Behauptungen für grundlos und unglaubwürdig. Er verbot ihr sogar, wenn auch vergeblich, ihm noch weiter davon zu sprechen. So vergingen 2 Jahre, ohne dass die des Vaters so grausam beraubten Geschwister sich hätten sehen können. Dann aber geschah es, dass der Leutnant della Rebbia auf Wartegeld gesetzt wurde. Er beschloss nunmehr, seine Heimat aufzusuchen, nicht um sich an Leuten zu rächen, die er für schuldlos hielt, sondern um seiner Schwester zu verheiraten und, falls sich aus dem Ertrage die Mittel für ein bescheidenes Festlanddasein erwarten ließen, sein kleines Anwesen zu veräußern. Sei es, dass das Wiedersehen mit der Schwester in Orso schlummernde Kindheitserinnerungen aufgewühlt hatte, sei es, dass er sich vor den ausländischen Freunden ein wenig verlegen fühlte, wegen Columbas unzivilisierter Art und Tracht. Folgenden Tages gab er seine Absicht kund, Ajaccio zu verlassen und sich in sein Heimatdorf Pietranera zu begeben. Er nahm jedoch dem Colonel das Versprechen ab, auf der Weiterreise nach Bastia in seinem bescheidenen Landhause Wohnung zu nehmen und stellte ihm dafür die Jagd auf Hirsche, Fasanen, Wildschweine und anderes Getier in verlockender Aussicht. Am Tage vor der Abreise machte Orso den Vorschlag, in einen Spaziergang auf der Uferstraße des Golfs einzuwilligen, erreichte Miss Lydia den Arm und konnte nun in aller Freiheit mit ihr plaudern. Denn Columba war, um Verschiedenes einzukaufen, in der Stadt geblieben. Und der Colonel entzog sich ihnen aller Augenblicke, um auf Möwen und jene entenartigen Wasservögel zu schießen, die man wegen der Leichtigkeit, mit der sie sich erlegen lassen, Tölpel zu nennen pflegt. Sie gingen den Weg, der zu der griechischen Kapelle führt, von der man den schönsten Überblick über die Bucht hat. Aber die beiden Plaudernden achteten nicht darauf. Miss Lydia sagte nach einem längeren, etwas bedrückenden Schweigen der Leutnant, »Sagen Sie mir offen, was denken Sie von meiner Schwester?« »Sie gefällt mir sehr«, antwortete Miss Neville. »Eigentlich sogar«, fügte sie lächelnd hinzu, »besser als Sie selbst, denn Signorina Columba ist eine wirkliche Korsin, während Sie ein allzu kultivierter Outsider Ihrer Insel geworden sind.« »Ich weiß nicht, ob Sie mit dieser Einschätzung recht haben, denn seitdem ich wieder hier bin, fühle ich bisweilen eine alte Wildheit in mir erwachen. Tausend grässliche Gedanken stürmen auf mich ein und bereiten mir Qual. Und bevor ich mich in meine Einöde wage, möchte ich gern etwas ausführlich mit Ihnen sprechen.« »Man muss den Mut zu der edlen Entsagung aufbringen, zu der man sich entschlossen hat, Signor della Rebbia. Die Resignation Ihrer Schwester mag Ihnen als Beispiel dienen.« »Oh, Miss Lydia, glauben Sie doch nicht an Columbas Resignation. Zwar hat sie mir noch kein einziges mahnendes Wort gesagt, aber ich lese in jedem ihrer Blicke, was sie von mir erwartet.« »Was erwartet sie denn von Ihnen?« »Oh, nichts, nur, dass ich schleunigst ausprobiere, ob das Gewehr ihres Herrn Vaters sich ebenso gut gegen Menschen wie gegen Rebhühner verwenden lässt.« »Was für eine Idee! Einen solchen Gedanken trauen Sie Ihrer Schwester zu, obwohl sie Ihnen absolut nichts Derartiges gesagt hat. Das ist abscheulich von Ihnen.« »Wenn Columba nicht an Rache dächte, hätte sie mir sofort von unserem Vater gesprochen. Sie hat es nicht getan. Sie hätte die Namen derer ausgesprochen, die sie, oh, ich weiß, zu Unrecht für seine Mörder hält. Sie hat diese Namen nicht erwähnt, aber wir Korsen sind gar listige Geschöpfe. Meine Schwester hat erkannt, dass sie mich nicht völlig in ihrer Gewalt hat. Und solange ich ihr noch entwischen kann, will sie mich nicht unnötig scheu machen. Wenn sie mich aber einmal bis an den Rand des Abgrundes geführt hat und sieht, wie der Kopf mir zu schwindeln droht, dann stößt sie mich unweigerlich hinunter in die Tiefe.« Orso machte der jungen Engländerin einige genauere Angaben über den Tod seines Vaters und zählte die hauptsächlichen Gründe auf, die ihm den Banditen Agostini als den mutmaßlichen Mörder erscheinen ließen. »Aber nichts«, fügte er hinzu, »nichts hat meine Schwester überzeugen können. Sie hat der Baricini-Sippe den Tod geschworen, und Sie sehen, Miss Neville, welches Vertrauen ich zu Ihnen hege. Vielleicht wären diese Leute längst nicht mehr am Leben, wenn Columba ganz im Banne der Tradition nicht davon durchdrungen wäre, dass die Ausführung der Rache mir, dem jetzigen Oberhaupt der Familie, zukomme und dass meine Ehre dabei verpfändet sei.« »Wirklich, Signor della Rebbia«, sagte Miss Neville, »Sie verleumden Ihre Schwester.« »Nein, Sie haben es ja eben selbst gesagt, Columba ist eine wahre Korsin. So wie sie denkt, so denken hierzulande alle.« »Gestern kamen der Colonel und ich im Boote von der Jagd zurück. Wissen Sie, was einer der Schiffsleute in seinem vermaledeiten Kauderwelsch zu mir gesagt hat? Ihr habt mancherlei Wild erlegt, Ors Anton, aber in Orlanduccio Baricini werdet ihr einen größeren Jäger finden, als ihr selbst es seid. Nun, was sollte in diesen Worten so Furchtbares enthalten sein? Legen Sie denn gar so viel Wert darauf, als unübertrefflicher Jäger zu gelten? Aber verstehen Sie denn nicht, Miss Neville, dass dieser Kerl sagen wollte, ich hätte nicht den Mut, den Orlanduccio zu töten? Wissen Sie, Signor della Rebbia, dass Sie beginnen, mir Angst zu machen? Das Klima Ihrer Insel scheint nicht nur Fieber, sondern auch Wahnwitz zu erzeugen. Zum Glück werden wir Korsika bald verlassen. Nicht bevor Sie in Pietranera gewesen sind. Sie haben es meiner Schwester bestimmt versprochen. Und wenn wir dieses Versprechen brechen, müssten wir wohl auf irgendeine entsetzliche Rache gefasst sein. Sie sollten mich nicht mit so grausamen Scherzen traktieren, Miss Neville. Sehen Sie, ich bin hier ganz allein. Als Bundesgenossen gegen den Wahnwitz, wie Sie es nennen, hatte ich nur Sie, Miss Lydia. Sie waren mein Schutzengel und jetzt haben Sie zum Schutze einer, wie es scheint, ziemlich leicht zu erschütternden Vernunft, Ihre Mannes- und Soldatenehre und, sie bückte sich, um eine Blume zu pflücken, falls Ihnen das etwas bedeutet, außerdem das Gedenken an Ihren Schutzengel. Hier, nehmen Sie diesen Ring als Talisman. Die Gemma darauf ist in Ägypten gefunden worden, angeblich sogar in einer Pyramide. Und die Hieroglyphen bedeuten, das Leben ist ein Kampf. Jedes Mal, wenn ein schlimmer korsischer Gedanke Sie befallen will, betrachten Sie die Gemme und bestärken sich in dem Vorsatz, den Kampf mit antiquierten Leidenschaften siegreich zu bestehen. Ich werde an Sie denken, Miss Neville, und werde mir sagen Sie sich, dass Sie eine Freundin haben, die keineswegs entzückt wäre, wenn sie erführe, dass man sie zum Galgen verurteilt habe. Ein Gedanke, der übrigens auch Ihren Vorfahren, den Herrn Caporali, wohl nicht besonders standesgemäß erscheinen würde. Und lachend machte sie sich vom Arme des jungen Mannes los. Orso und seine Schwester sollten zu sehr früher Stunde aufbrechen. Schon am Abend verabschiedete der Leutnant sich von Miss Lydia, denn es war nicht anzunehmen, dass sie zu seinen Gunsten eine Ausnahme machen werde, von der süßen Gewohnheit lange zu schlafen. Der Abschied war kalt und steif. Miss Lydia fürchtete, während des Spazierganges ein allzu großes Interesse an Orso verraten zu haben, und ihm war ein peinlicher Nachklang verblieben von der scherzend leichtfertigen Tonart, die sie anzuschlagen beliebt hatte. Einen Augenblick hatte er geglaubt, in ihrem Verhalten etwas wie aufkeimende Neigung zu spüren. Doch ihre oberflächliche Tändelei warf ihn bald in die Rolle einer flüchtigen, zu rascher Vergessenheit bestimmten Reisebekanntschaft zurück. Umso erstaunter war er, beim Frühstück mit dem Colonel nicht nur Columba, sondern zugleich auch Miss Lydia erscheinen zu sehen. Sie war schon um 5 Uhr aufgestanden. Und diese Selbstüberwindung einer Engländerin, zumal einer Miss Neville, schien geeignet, den jungen Mann fast ein wenig eitel zu machen. »Ich bin untröstlich, dass Sie sich so früh haben aufscheuchen lassen«, sagte Orso. »Vermutlich hat, trotz meines dringenden Abmahnens, Columba Sie geweckt. Sie müssen furchtbar böse auf uns sein, Miss Neville, und ich fürchte, dass Sie mich schon jetzt an den Galgen wünschen.« »Nein«, erwiderte Miss Lydia leise. »Und, damit es dem Vater unverständlich bleibe auf Italienisch, aber Sie haben, glaube ich, mein harmloses Scherzen gestern übel aufgenommen. Und ich möchte durchaus nicht, dass Sie ein schlimmes Andenken an Ihre ergebene Dienerin mit auf die Reise nehmen. Oh, was Ihr doch für schreckliche Menschen seid, Ihr Leute von Korsika. Aber nun adieu und auf baldiges Wiedersehen, hoffe ich.« Und sie streckte ihm die Hand entgegen. Orso, nachdem er sich einen kurzen Augenblick mit Columba in eine Fensternische zurückgezogen, erwiderte: »Wir Korsen haben nicht viel zu geben, doch meine Schwester möchte Ihnen ein etwas seltsames Geschenk machen. Sie sagte mir, dieses Stilett habe Ihr Interesse erregt. Es ist ein altes Familienstück. Bitte nehmen Sie es.« »Es ist ganz entzückend«, erwiderte Miss Neville, mit jenem Zögern, das der Annahme vorauszugehen pflegt. Aber, liebste Signorina Colomba, ich darf Sie auf keinen Fall so waffenlos auf die Reise gehen lassen. »Oh, jetzt ist mein Bruder bei mir«, sagte Columba stolz. »Und außerdem haben wir das schöne Gewehr Ihres Vaters. Also, ihr habt es doch geladen.« Die Versuchung war allzu groß. Miss Neville behielt den Dolch, und Columba, um die Gefahr abzuwenden, die in jedem Verschenken einer schneidenden oder stechenden Waffe verborgen liegt, verlangte als Kaufpreis einen Soldo. Die Abschiedsstunde war gekommen. Orso drückte der jungen Engländerin nochmals die Hand. Columba umarmte sie. Dann bot sie ihre rosigen Lippen dem Colonel, der über diese Art korsischer Höflichkeit ebenso erstaunt wie entzückt war. Vom Fenster aus sah Lydia die Geschwister zu Pferde steigen. Columbas Augen leuchteten in einem triumphierenden Glanz, der bisher noch nicht darin erklommen war. Dieses hochgewachsene, kraftvolle junge Mädchen, inbrünstig erfüllt von einem barbarischen Ehrbegriff, die Stirn hochmütig zurückgeworfen, die Lippen zu einem gefährlichen Lächeln geschürzt, schien einem bösen Dämon zu gleichen, der den ihm anheimgefallenen dem Verderben entgegenführt. Also, sei es, dass er Lydias Gedanken ahnte, sei es, dass er ihr einen letzten Gruß senden wollte, nahm den ägyptischen Ring, den er an einer Schnur auf der Brust trug, und führte ihn an die Lippen. Errötend trat Miss Lydia vom Fenster zurück, doch nur, um alsbald ihren Beobachtungsposten wieder einzunehmen und zu sehen, wie Bruder und Schwester auf ihren kleinen Rossen dahin galoppierten. Zunächst den Weg am Golf entlang, dann den Bergen zustrebend und rasch entschwindend. Anfangs hinderte das schnelle Reiten die beiden am Sprechen. Dann, als der steiler werdende Anstieg die Pferde zwang, im Schritt zu gehen, wechselten sie ein paar Worte über die Freunde, von denen sie eben Abschied genommen hatten. Mit Begeisterung sprach Columba von Miss Nevilles Schönheit, von ihren blonden Haaren, ihrem anmutigen Wesen. Und dann fragte sie, ob der Colonel wohl in Wirklichkeit so reich sei, wie es den Anschein habe, und ob Miss Lydia seine einzige Tochter sei. »Das muss eine gute Partie sein«, meinte sie. »Der Colonel hegt offenbar große Neigung für euch.« Und da Orso nicht antwortete, fuhr sie fort. »Unsere Familie ist früher reich gewesen. Noch heute ist sie eine der angesehensten des Landes. Warenadel gibt es nur noch in den Familien der Caporali. Und ihr wisst, Orso, dass ihr von den ersten Caporali der Insel abstammt. Wenn ich an eurer Stelle wäre, so würde ich nicht zögern, den Colonel um die Hand seiner Tochter zu bitten.« Orso zuckte mit den Achseln. »Ihre Mitgift würde ich dazu verwenden, die Waldungen der Falsetta und die unterhalb unseres Anwesens gelegenen Rebhügel zu kaufen. Ich würde mir ein schönes Haus aus Quadersteinen bauen lassen und um einen Stock erhöhen würde ich den alten Turm, von dem aus der einst Sambu Cuccio so viele Mauren getötet hat, zur Zeit des Conte Arrigo Belmessere.« »Columba, du bist toll«, antwortete im Weitergaloppieren Orso. »Ihr seid ein Mann, Orsanton, und wisst besser als ein Weib, was ihr zu tun habt. Aber ich frage mich, was dieser Engländer gegen eine Verbindung unserer Familien einzuwenden haben könnte. Gibt es in England Caporali?« Nach einem ziemlich langen Ritt gelangten die Geschwister unweit von Boccagnano in ein kleines Dorf, wo sie von einem Freunde der Familie della Rebbia mit korsischer Gastfreiheit aufgenommen wurden und die Nacht verbrachten. Am folgenden Morgen begleitete sie der Freund, der ein Gevattersmann von Madama della Rebbia war, mehr als eine Meile auf ihrem Weg. »Ihr seht diese Waldungen, dieses undurchdringliche Dickicht von Gebüsch und Gestrüpp«, sagte er, als sie sich trennten zu Orso. »Jemand, der ein Unglück angerichtet hätte, könnte dort 10 Jahre in Frieden leben, ohne dass Gendarmen oder Soldaten ihm auf die Spur kämen. Dieser Macchia stößt an den Wald von Vizzavona, und wer Freunde in oder bei Boccagnano hat, dem kann es an nichts fehlen. Ihr habt da ein schönes Gewehr, Orsanton. Es trägt sicherlich weit. Bei der Madonna ein ordentliches Kaliber. Damit ließe sich besseres Wild erlegen als immer nur Eber und Säue. In frostigem Tone antwortete Orso, sein Gewehr sei englischen Ursprungs und trage allerdings sehr weit. Nach diesen Worten umarmte und trennte man sich. Schon waren unsere Reisenden in die Nähe von Biedranera gelangt, als sie am Eingang einer Schlucht, durch die sie hindurch mussten, einer Gruppe von 7 oder 8 bewaffneten Männern ansichtig wurden. Einige von ihnen saßen auf Steinblöcken, andere lagen im Grase, wieder andere standen aufrecht und schienen nach etwas auszuspähen. In geringer Entfernung weideten ihre Pferde. Mit einem Fernrohr, das sie aus ihrer Satteltasche hervorzog, fasste Columba die Gruppe ins Auge. »Es sind unsere Leute«, rief sie freudig. »Pieruccio hat seine Aufgabe gut besorgt.« »Was für Leute?« fragte Orso. »Unsere Schäfer«, antwortete sie. »Vorgestern Abend habe ich Pieruccio beauftragt, diese braven Leute zusammenzurufen, damit sie euch in euer Haus geleiten. Es wäre unschicklich, wenn ihr ohne Begleitung in Biedranera ankämet. Und außerdem müsst ihr euch stets bewusst bleiben, dass die Baricini zu allem fähig sind.« »Columba«, antwortete Orso in strengem Ton, »ich habe dich oft genug gebeten, mir nicht mehr von den Baricini und all diesen unbegründeten Vermutungen zu sprechen. Ich werde mich nicht dadurch lächerlich machen, dass ich mit einer Eskorte von Tagedieben in mein Heimatdorf einziehe. Und es missfällt mir sehr, dass du die Leute ohne mein Vorwissen hierher zusammenberufen hast.« »Mein Bruder, ihr habt das Wesen eures Landes vergessen. Und deshalb kommt es mir zu, für euren Schutz zu sorgen, wenn eure Unvorsichtigkeit euch in Gefahr bringt. Es war meine Pflicht zu tun, was ich getan habe.« In diesem Augenblick liefen die Hirten, die der Geschwister ansichtig geworden waren, zu ihren Pferden und ritten den Kommenden im Galopp entgegen.